Erst die harte Wahrheit und dann das große Erwachen. Rufus, ein Big Fail in Ragnarok Online. Es ist das Jahr 2025. Ganz harmlos, ich war leveln, ich war frei. Im Livestream gab es Mucke und Grießbrei. Mein Homunculus hungrig, ich dachte mir, ach, pass schon, dabei fütter es voll. Ein Klick zu viel, ein Snack zu fett. Zack! Homunculus tot, App Omelette. Homunculus Aira weg, überfressen und geplatzt. Oh yeah! Ich schau auf den Screen. Denk, komisch heute. Warum levelt das neue Homunculus wie ein nasser Sack vom Hodemonster? 50% Tetax, ich hab's nicht gesehen, 9 Stunden und 94 hab ich verschenkt im High-Level Dungeon. Die Gilde lacht, der Grind war echt da, aber nun haben wir eine Level 12 Gilde. Doch mein Char, unterperformant. Rufus, oh Rufus, der Fail des Jahres, zum zweiten Mal in einer Woche. OMG, Digga! Homunculus, Punkt, dachte früh, heute wird gelevelt, heute wird durchgezogen. Voller Energie bis 17.45 Uhr, kein Pausenbuff, nur Joghurt und Grießbrei nebenbei. Doch XP kommt nicht rein, warum, Digga, warum? Säuft den Kaffee leer, 5 Becher Kaffee und 2 Energy Drinks. Rufus, oh Rufus, voller Energie und keine XP. White Potions fließen wie Champagner im Club. 16 Millionen Zeni, ich leb wie ein Noob. Heilung nonstop, mein Wallet schreit nein, oh Bro. Ich bin pleite, doch ich level weiter. 16 Millionen Zenis für weiße Portionen. Rufus, er braucht wohl Tangel, er hat eine Schmerke warm. Zu viel haue auf die Portionentaste. Unglaublich, am Abend ist Rufus wegen der Schmerzen im Krankenhaus und bekommt ein Rezept, Schmerztabletten rein und weiter geht's, Digga. Und dann seh's plötzlich, mein Herz wird ganz schwer. Moment mal, warum gehört mir nur die Hälfte hierher? 50% Tech-Tex, ich hab's nicht gecheckt, den ganzen Tag meine EXP weggeschenkt. Homunculus, oh mein Char, halb so weit, doch die Gilde feiert Solidarität. Level Z12 für die Gilde. Und dann seh ich plötzlich, mein Herz wird ganz schwer. Moment mal, warum gehört mir nur die Hälfte hierher? Ich hab's legitiert, den ganzen Tag meine EXP weggeschenkt. Homunculus, low, mein Char, halt so weit, doch die Gilde feiert Solidarität. Solidarität. Haben Zepple. Solidarität. Ein Charakter, der doppelt so hoch sein soll, dein Homunculus, der leise vor sich hinschmoll. Doch irgendwo im Ponterer bei Kerzenlicht steht eine Gilde und sagt danke, Rufus, Pflicht erfüllt. What the hell? Gilfen Level 12 an einen Tag, alles von Rufus, Digga. Hey! AP Rufus von Roleplay, ihr spricht, merkt euch den Namen gut, ich hab verkackt mit Stil, mit Tags und mit Mut, 9 Stunden für die Gildenkultur. XP ist vergänglich, doch Scham bleibt pur. Nächstes Mal Mal prüf ich alles ganz ohne Stress. Außer meine Buffs, die vergess ich erst recht. Und der Livestream läuft.